Questcast. Urlaub. Es folgt eine kurze Werbeunterbrechung. Hallo, ich bin Daniela alias Fuchskind und ich bin Comiczeichnerin und Illustratorin und ihr könnt meine Comics auf www.fuchskind.de finden. Ich nehme auch Aufträge an. Wenn ihr zum Beispiel eine Idee für einen Pen-and-Paper-Charakter habt oder etwas anderes gerne illustriert haben möchtet, schreibt mir doch einfach übers Kontaktformular auf www.fuchskind.de oder schaut euch einfach meine Comics an, die ich dort poste. Ich bin auch bei Twitter und Instagram und Facebook zu finden. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Questcast. Macht's gut! Diese Werbung erfolgte ohne Gegenleistung. Hallo und schönen guten Tag zu einer neuen Aufnahme, neuen Folge von Questcast. Immer noch im selben Abenteuer Urlaub. Und mit dabei sind Esa, Daniela, der Maya, der Romy. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo, der Henrik. Der Henrik. In Nordhessen sagen wir, oder ich bin ja eigentlich in Nordhesse, also nur so zugezogen, aber die sagen ja immer, es, oder wie war das nochmal? S-Anna oder sowas. Die machen immer, die sagen immer S-Anna und verschlucken auch noch das E und dann ist es immer S-Anna. Ja, S-Anna ist an der Bushaltestelle. Habe ich nie verstanden. Oh, ganz komisch. Diese Hessen. Ja, ich glaube, das ist so ein Nordhessen-Ding. Das ist wieder so ein regionales Schnubidu. Aber wir befinden uns ja gar nicht in Nordhessen. Das stimmt ja gar nicht, denn der Harz und der Brocken und das alles, das ist ja noch weiter nördlich von uns gelegen. Und wir hatten in unserer letzten Aufnahme ein fulminantes Bärenerlebnis, wo Frau Dr. Bernstein gerade so gerettet wurde von den Klauen des Pilzbären von Dr. Eva Blackstone. Luisa Petit spielt mit dem Feuer und Paul Hummel. Ja, was ist denn eigentlich Paul Hummel? Ja, das wüsste ich auch gerne. Wo ist der Paul? Ja, der und der Spin-off. Der kriegt seine eigene Serie, genau. Ja, wir fangen auch gar nicht so weit weg von dem Zeitpunkt an, wo wir aufgehört haben bei der letzten Folge. Und zwar haben wir immer noch einen sachten Regen, den ich noch ein bisschen leiser mache. So ist okay. Und ja, wir befinden uns mitten im Wald wieder in der Dunkelheit, die durch nur ein paar Laternen beziehungsweise durch ein paar Lichtkegel erhellt wird. Und wir sehen, wie sich Dr. Eva Blackstone, Dr. Bernstein und Luisa Petit mit dem Pater zusammen durchschlagen. Der Pater wird mehr gestützt gezogen, hat immer noch einen überstreckten Hals nach oben, aus dem immer noch dieser Pilz wächst, den ihr nicht einfach mal so eben aus ihm rausziehen konntet. Und geht schon eine kleine Strecke jetzt. Ihr seid quasi, als ihr rausgegangen seid aus dieser Höhle, nicht dem Bären gefolgt. Da würde ich jetzt einfach mal ausgehen. Sondern ihr seid Menschen sind. Ja, also die sicher nicht in Bärenhöhlen reingehen. Das ist ja schon abwegig, ja. Das wäre ja absurd. Also, das macht ja keiner. Ich glaube, es gibt auch kein Szenario, in dem man einem brennenden Bären folgen würde. Also deswegen, ich wüsste keins. Und ihr habt euch quasi schon ein bisschen in Bewegung gesetzt, damit ihr zu der nächstgelegenen Sicherheit kommen könntet, nämlich eigentlich eure Hütte. Und zieht den Pater. Ihr habt auch vom Bären jetzt nicht irgendwie nochmal was gehört. Ihr habt jetzt auch auf dem Weg die blauen Pilze wurden auch langsam weniger, die hier und da mal am Rande den Weg ein bisschen erleuchten können. und zehrt diesen Pater mit euch durch die Dunkelheit, der euch ein bisschen verlangsamt, schon. Aber so, solange er diese Kondition beibehält, dass er ab so ein bisschen ab und an so ein bisschen Kraft hat und sich ein bisschen fortzusetzen, aber ja, dauert halt ein bisschen länger als sonst. Mit euch dabei immer noch nicht Paul Hummel. Und ihr habt auf dem Weg jetzt auch keine Spuren oder Anzeichen von Paul Hummel bisher entdecken können. Sehe ich den brennenden Bären noch irgendwie durch die Bäume leuchten? Oder hört man da noch irgendwas? Also gehört habt ihr, seitdem ihr die Höhle verlassen habt, generell nichts mehr von diesem Bären, der sich ja irgendwie generell nicht so typisch wie so ein Bär irgendwie so großartig geäußert hat oder laut geschrien hat oder so. Das war ja eher ein leiser Vertreter. Und nachdem der eine Weile dann in die Dunkelheit verschwunden war, habt ihr da auch nicht jetzt irgendwo den Bären noch gesehen oder jetzt irgendwie eine größere Rauchentwicklung oder, gut, ist ja eh dunkel, also es wäre sowieso schwierig, dann auf die Distanz irgendwie durch die Baumwipfel dann noch zu sehen, ob da irgendwo Rauch aufsteigt. Also nein. Dann würde ich mal so mittellaut nach Paul rufen. Also jetzt nicht komplett durch den Wald brüllen, aber so, dass er uns schon hören könnte, wenn er so in nähere Nähe ist. Mhm. Laut deiner Schätzung seid ihr gar nicht mehr so weit vom Haus entfernt. Und wir machen einen kleinen Sprung zu Paul Hummel. Und Paul Hummel steht vor dem Haus. Und jetzt muss ich auch wirklich mal, ich habe das, glaube ich, jetzt... Tue ich das? Also eigentlich hatte ich andere Pläne. Oh, ach so, Entschuldigung. Ja, nein, dann natürlich, dann erzähl doch mal deine Pläne. Dann machen wir das doch so, da bin ich jetzt auch. Ja, ich finde, die anderen könnten mich mal suchen. Also ich stehe definitiv nicht vor dem Haus. Okay, dann habe ich das nicht gesagt, Entschuldigung. Ja gut, dann, warte mal, wo hatten wir dich denn verloren? Wir hatten dich verloren? Du bist ja weggelaufen. Also das Letzte, was wir besprochen hatten, war, dass ich panisch weggelaufen bin wegen meiner geistigen Umnachtung und der Gedanke, der sich in meinem Gehirn dann so geformt hat, war, ich muss Schutz suchen und das Einzige, was ich in dem Moment in der Region als Schutz empfinde, ist die Hütte. Und da bin ich dann in die Richtung gerannt. Das war das Letzte. Okay. Genau. Okay. Ja, dann muss ich dich aber mal so fragen. Oder soll ich dich jetzt nicht fragen, damit die anderen rätseln müssen? Das können wir natürlich auch machen. Nee, also ich bin erstmal Richtung der Hütte gerannt, aber das wissen die anderen ja nicht. Nee, aber ich denke, wenn die erstmal zur Richtung Hütte gehen, dann ist das erstmal so weit richtig. Wenn die denn rufen würden, die sind so, also ich sag mal, so ewig lange weit sind die jetzt auch nicht mehr entfernt. Der Einfachheit halber, ich würde jetzt sagen, dass die jetzt irgendwie noch eine halbe Stunde laufen müssen. Wenn jetzt eine Frau Blackstone nach dir rufen würde, würdest du das hören? Ich glaube nicht, nee. Ich glaube, ich würde es nicht hören. Okay. Tja, tut mir leid. Lag nicht in meiner Macht. Es ist jetzt gar nicht so wild, aber ich habe mir überlegt, was Paul macht, nachdem er weggelaufen ist. Deswegen. Sehr schön, das finde ich gut. Das ist eigentlich gar nicht so abenteuerlich. Finde ich gut. Nee, also erstmal kommt keine Reaktion. Die einzige Reaktion, die passiert, ist, dass der Pater einmal seinen Kopf, den er vorher die ganze Zeit nach hinten geworfen hat, seinen Kopf einmal nach vorne fallen lässt, auch wegen des größeren Gewichts, sodass dann schon fast dieser Pilz auf dem Boden mitschleift, obwohl er ihn so hängt, aber er lässt quasi den Eimer so hängen und schleift damit kurz über den Boden und kann nur mit eurer Hilfe seinen Kopf überhaupt wieder gerade hochstrecken. Man könnte den nicht abschneiden, ne? Irgendwie. Das war irgendwie schwierig. Ja, ihr könnt ihn nicht einfach abknicken. Wir sagten, der ist schon stabiler. Das ist jetzt nicht irgendwie mal so ein kleiner Schnibbi-Pilz, sondern das ist schon... Nee, würde ich auch tatsächlich in Ruhe mit dem Skalpell rausschneiden wollen, aber vielleicht nicht in eine Höhle mit einem brennenden Bären. Also sind, ja, sind der ja uns schon umbringen will. Das verstehe ich. So stressresistent bin ich dann doch nicht. Nicht? Ich dachte, nach den ganzen Sachen, die wir bisher erlebt haben, ist das doch eine Kleinigkeit. Mal so on the fly so ein Pilz aus dem Hals. Nein. Nein, aber wenn wir schon in der Nähe sind, das heißt, wir sind ja schon auf diesem Waldweg, vermute ich mal. Und also ich würde auf alle Fälle, ich vermute, dass ich und also dass Luisa und Eva ihn wahrscheinlich stützen. Ja, wäre am wahrscheinlichsten so, außer natürlich unsere Frau Dr. Bernstein hätte gesagt, sie möchte da jetzt unbedingt mithelfen, aber... Ich glaube, die beiden kriegen das ganz gut hin. Ich glaube, eine dritte Person ist dann vielleicht eher noch hinderlich, weil ich stelle es mir so vor, dass die beiden den so auf den Schultern haben und dann den Pfarrer in der Mitte so. Dann kann ich wahrscheinlich... Oder tragt ihr den wirklich so waagerecht? Nee, ich glaube, den kann man schon so gestützt mitschleifen. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Guck mal, Frau Blackstone hat dich unter den Bären hervorgezogen. Also die muss ja Kräfte haben. Ist ja Wahnsinn. Ach, die kann das, die kann das. Ja, was mich auch ein bisschen überrascht, ist wahrscheinlich das ganze Adrenalin, weil sie hatte ja auch einen kleinen Unfall. Hatte ich die Rippe noch in der Hand stecken oder habe ich die rausgezogen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich meine, du hast sie drinnen gelassen. Damit es nicht ausblutet. Ne? Damit du nicht alles vollblutest, weil das weitere Probleme mit sich gezogen hätte, ja. Das heißt, wir müssen erstmal sie wieder in Vordermann bringen und dann diesen Pilz da rauskriegen. Genau, deswegen hätte ich jetzt gedacht, wenn jetzt, also, ich weiß nicht, eine Hand haben wir ja vielleicht noch frei, dass man irgendwie dann mit den Taschenlampen so... Na, spätestens so das kann ja Frau Dr. Bernstein. Die hat ja... Genau, ich wollte gerade sagen, da kann ich dann den Weg leuchten und auch die, alles, was wir irgendwie noch im Gepäck dabei hatten, kann ich dann auch nehmen und tragen. Ja, man vielleicht auch mal so auf den... neben dem Wegesrand so ein bisschen guckt, ob da vielleicht ein Paul rumliegt oder sich hinter einem Busch versteckt oder so. Ja, bei jedem Ast sag ich mal, Herr Hummel, sind Sie das? Nein. Herr Hummel? Nein. Ich, also, da kommt keine Reaktion. Ich bin nicht eingeweiht, also ich, der Hummel, das, die Hummel kommt, wenn die Hummel kommt. Soll ich dir das lieber eben schreiben, Henrik? Ist das besser für dich? Nee, ich... Kannst du ins Besprechungszimmer gehen? Mir ist das... Also, so wild ist es wirklich nicht. Ich habe mir halt einfach nur überlegt, was Paul machen würde. Ist und, okay. Genau, aber es ist jetzt wirklich nichts Dramatisches dabei. Aber ich kann es dir auch gerne schreiben. Nee, wir können das ruhig. Die Dinge passieren, dann ist es auch eine Überraschung für mich. Dann passieren die Dinge so, wie sie passieren. Und du, der Hummel kommt, wenn der Hummel kommt. Ja, aber erwarte nicht zu viel. Es ist jetzt kein Plot-Twist ausgedacht oder so. Ja. Okay. Ihr setzt euren Weg fort, nehme ich an. Ja. Okay, dann ist es so, ihr kommt ja vom Weg her, von der Logik her, müsstet ihr jetzt hinter dem Haus war ja dieser Weg, ne? Und da würdet ihr auch mir wieder ankommen. Und ich habe euch die letzten Male, ich glaube, ich habe euch das einfach aus Versehen unterschlagen. Ist natürlich jetzt nicht so hilfreich für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber ich teile euch mal das hochprofessionell gemalte Bild von, wie das Ganze eigentlich aussieht, also wie das Umland aussieht. Das habe nicht ich gemalt, das hat eine mysteriöse Person gemalt, die das für mich angefertigt hat. Und da habt ihr nur einen... Da habt ihr eine Übersicht, wie das Ganze eigentlich aussieht. Auch Dinge eigentlich, die ihr schon gesehen habt. Nur dass ihr mal so eine Größenordnung habt. Ist da ein Wolf im Wald, der links? Der ist Deko. Das Toilettenhäuschen ist sehr, sehr schön. Oder wirklich mit diesem kleinen Kackhaufen und den Fliegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So süß. Oh, das ist super. Und die Maus! Da unten rechts ist eine Maus. Oh mein Gott. Das ist so süß. Das ist echt super. Damit ihr mal eine Vorstellung habt, wie das Ganze eigentlich so angeordnet ist. Sehr gut. Und ihr kommt von einem Weg her. Ich hätte vielleicht auch nicht braun für den Weg vom Klohäuschen zur Haupthütte nehmen sollen. Naja, gut. Ungünstig, ja. Ja, ihr kommt quasi zwischen dem Haus und dem Klohäuschen hin. Dahinter ist so ein Weg und da kommt ihr wieder hervor und könnt das Haus jetzt von der Seite sehen. Ist denn gerade, muss ich jetzt wieder an der Hummel fragen, ist denn Licht? Ist denn da Licht? Hat jemand nein, da Feuer angemacht? Nein. Da ist kein Licht, nein. Alles dunkel. Aber was ihr hört, ist ein Knurren, was vorne von der Veranda vermutlich kommt. Ein Knurren und Bellen. Habe ich ja eigentlich ein Bellen? Nee, habe ich kein Bellen. Naja, gut. Kein Soundeffekt für heute, für die Bellen. Also wenn ihr näher kommt, seht ihr auf jeden Fall, dass die Tür von der Hütte fest abgeschlossen ist. Die steht jetzt nicht auf oder so. Okay, aber wenn wir ein Bellen hören, gehe ich jetzt nicht von einem Wolf aus, muss ich gestehen. Nö, das Bellen kennst du. Na! Ich war jetzt so von diesem Wolf im Wald hier auf der Skizze beeinflusst, dass ich das Schlimmste annahm. Nein, ich verschnellere meinen Schritt, schleife den Rest hinter mir. Ja, ich passe mich der Gehgeschwindigkeit natürlich auch an. Ich auch, ich komme kaum noch hinterher, aber ich versuche den Weg vor euch noch zu leuchten, so. Dass ihr nicht fallt und stolpert. Und ihr kommt vorne an, wie gesagt, wenn eine Zusatzinformation käme, grätsche einfach rein. Ja, das mache ich, dann muss ich mal kurz halbe Spielleiterin. Das ist okay. Sozusagen. Wir teilen uns das jetzt auf. Für 5 Minuten. Nee, also im Moment ist kein Paul in Sicht. Aber wie gesagt, die Tür ist auf jeden Fall fest verschlossen. Es brennt kein Licht oder so. Und ihr kommt zur Veranda. Und was ihr seht, ist, dass Mancherie eine Katze anbellt. Und hat auch schon, Mancherie hat auch in der Schnute zwischen dem Bellen und dem Sabbern schmatzt Mancherie ein bisschen am schwarzen Katzenfell, wo er hat versucht, Mancherie eine Katze zu fressen. Und es sitzt quasi oben an dem oberen Teil von der Veranda sitzt eine Katze, die sich putzt, der ein bisschen Fell ausgerupft wurde und putzt sich da mit geschlossenen Augen und lässt sich eigentlich gar nicht gerade so aus der Ruhe bringen, obwohl das eigentlich nicht ganz ungefährlich für sie sein sollte, was da unten passiert. Vor allem ein Stück von ihr fehlt schon. Naja, Fell. Kein Bein. Ja, es tut bestimmt weh. Mancherie, was machst du denn da? Komm mal hierher. Sie ist gut erzogen. Okay. Mancherie trottet zu dir, wirft immer wieder einen Blick rüber und hoch so. Und kommt dann aber zu dir und, weiß nicht, wenn du es hochnehmen willst oder dergleichen, es will immer wieder rüber gucken. So als ob es könnte jederzeit runterspringen. Ich muss da hingucken. Ich muss sofort hinterher, wenn die blöde Katze jetzt wieder runter will. Ich kann sie jetzt gerade nicht aufnehmen, weil ich habe ja noch diesen Typen in der Hand. Ach ja. Und genau, aber ich sorge dafür, dass sie so, bei Fuß, bleib bei mir. So, und wir humpeln dann weiter Richtung Veranda. Und als die Katze die anderen auch erblickt, die gerade die Szenerie betreten, hört sie auf, sich zu putzen und kleine blaue Äuglein strahlen euch beobachtend von oben von dem quasi Dach der Veranda an. Beobachtend. Sind die Augen so strahlend hell, dass wir sehen, dass die blau sind? Ja. Okay. Ich trete mal so ein bisschen näher ran und sag, oh, du bist aber eine hübsche Mietz, Mietz, Mietz, Mietz. Wie geht sie? Mach mal mach mal bitte eine Horchenprobe. Kann ich mal gucken. 14, geschafft. Okay. Sie antwortet dir in einem Miauzen, was aber, also sie scheint irgendwie eine ziemlich schwache Lunge zu haben. Irgendwie. Oder irgendwie eine verklebte Lunge oder irgendwie sowas, weil sie mauzt in einem komischen oder raunt in einem komischen Ton. So dieses Rau! Und das macht sie irgendwie zweimal und denkst du ganz kurz, sagt die Rauch? Aber nee, Quatsch. Also sie hat einfach nur irgendwie, ist wohl nicht so ganz gesund, aber mauzt zweimal und bleibt auch trotzdem oben. Zeigt sich noch relativ unbeeindruckt. Na, dann würde ich mal zur Tür gehen und mal versuchen, die Tür zu öffnen, dass wir mal jetzt so rein in die warme Stube gehen und dann Dr. Blackstone vielleicht den Pfarrer vom Pilz erlösen kann und die Rippe entfernen mit der Hand. Ihr hattet das zugeschlossen. Ich glaube, wer hatte das denn zugeschlossen damals? War das unsere... War das Esa? Eva? Warst du das? Ihr hattet doch noch was geholt. Ihr hattet euch ja aufgeteilt zu zweit. Ja, ja. Sind zu Wer jetzt zweit. Genau von uns abgeschlossen hat, weiß ich jetzt auch nicht. Ich gehe von... Das war bestimmt Eva. Hatten wir nicht alle einen Schlüssel oder war das... weiß ich jetzt natürlich nicht mehr. Ja, also wir sollten der Einfachheit halber, ist es auch okay, wenn ihr alle dann... Ich dachte, es wäre vielleicht für die, aber... Ich habe es mir nicht notiert. Ihr könnt es einfach aufmachen. Das explizit ich jetzt abgeschlossen habe. Ich meine schon, dass ich als Letzte raus bin. Ihr könnt ja auch, ist ja, ihr sollt ja auch alle Zugriff haben. Das ist ja nicht das Ding. Ist ja eure Hütte. Ja, okay, du machst sie auf und... Da will ich kurz eingreifen. Ja. Also, ihr macht die Tür auf und sie geht auch auf, aber... ihr bemerkt dann, dass etwas vor die Tür geschoben wurde, so als würde man quasi die Tür versuchen, von innen so zu verbarrikadieren. Also wenn ihr dann drückt, dann kriegt ihr die auch auf, aber seht dann, dass in so eine kleine Kommode, die an der Seite stand und darauf dann noch so zwei Stühle gestapelt, halt recht hastig vor die Tür geschoben wurden, offensichtlich, um ja die Tür eben besonders gut zu sichern, offensichtlich. Ja. So. Das stimmt. Hat Paul etwa meinen Hund rausgeschmissen und das Ding verbarrikadiert? Ich wollte nämlich schon fragen, wie dieser Hund rausgekommen ist, aber ich habe jetzt eine Ahnung. Ja, man weiß es nicht. Ich drücke so die Tür dann mal so weiter auf und... Herr Hummel, sind Sie hier drin? Herr Hummel! Also erstmal kommt keine Reaktion, aber ihr kriegt ja die Tür auf und wenn ihr dann drin seid, dann, ich will jetzt nicht so tun, als wäre ich jetzt die Spielleiterin, aber eine Probe auf Horchen wäre da, glaube ich. Ich gebe dir das gerne. Okay, dann mache ich das jetzt kurz. Hab ich jetzt Urlaub, schön. Ja. Auf der Spielleiter. Entspann dich nicht zu sehr, es ist gleich schon wieder vorbei. Oh, ich habe mein... Ich habe den Charakterbogen gar nicht aufgemacht. Wie schlecht bin ich eigentlich? Oh nein! Ich dachte die ganze Zeit, irgendwas fehlt noch. Unglaublich, ey. Ich habe es geschafft. Probe auf Horchen, hast du gesagt, ne? Ja, genau, Horchen. Ich habe es diesmal leider nicht geschafft. Katzen höre ich, Herrn Hummel. Aber Luisa ist ja schon lange als unsere Meisterhorcherin bekannt. Oh. Ja, du? Ja. Oh. Dann Herzschlag. Dann vernehmt ihr beide aus einem, ja, also weiter hinten in der Wohnung gelegen offensichtlich. Also das Geräusch ist sehr leise, wenn es ein bisschen weiter weg ist. Vernehmt ihr ein leises Schnarchen. Ja. Es scheint aus einem der Schlafzimmer zu kommen. Es gibt ja zwei, wie wir auf dieser wunderschönen Karte sehen. Das wurde ja auch vorher schon erzählt. Mhm. Genau. Ich würde gerne den Herrn ablegen. Mhm. Dann würde ich mir gerne ein Spültuch nehmen, es mit Wasser tränken und mich dann dem Schnarchenden nähern. Wo möchtet ihr denn den Körper des Paters ablegen? Oh Gott. Holt sie hier schon aus im Video. Wo möchtest du ihn denn ablegen? Auf dem Sofa da, also auf dieser Sitzreihe oder auf dem Tisch da oder einfach auf dem Boden? Also ich würde ihn ganz gern auf so einen Sessel oder Sofa Im Wohnzimmer scheint ja diese wunderschöne Sitzgelegenheit zu sein, laut dieser Karte vorm Kamin. Mhm. Oder ist das ein Sofa? Wenn sich jetzt gerade ja, also so zusammengestellte Sessel sind es mehr. Ah, okay. Ja, einfach mal so, dass der jetzt uns nicht irgendwie komplett wegklappt oder wegkippt oder so und ich jetzt erstmal hat versorgen kann. Und Luisa scheint ja schon Pläne zu haben. Denkt dran, es ist ja noch dunkel. Es hat ja keiner irgendwie Licht angemacht. Ja. Ihr habt natürlich eure Funzeln, aber Paul, wenn es denn Paul ist, kann er anscheinend, braucht er kein Licht mehr. Ja, zum Hinlegen brauchst du sowieso keins. Machst er, lebt, aus. Er lebt jetzt in der Dunkelheit. Batman. Nö, ich habe ja meine Taschenlampe. Mhm. Okay, du möchtest also dem Schnarchen folgen. Okay. Ist es denn, kommt das Schnarchen denn mehr aus dem Zimmer vor Kopf, wenn man den Flur lang geht, oder muss oder dem, wo man links abbiegen muss? Ich würde sagen, aus dem vor Kopf, also einfach geradeaus durch den Gang. Inzwischen würde Luisa auch dann an der Tür stehen. Ist verschlossen. Der Taschenlampe? Ja. Achso, verschlossen. Also wenn, ist die verschlossen? Ist die auch? Sie ist nur zugemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob die Türen jetzt nochmal explizit Schlüssel haben. Ich vermute es bei so einer Hütte mal eher nicht. Deswegen, die ist einfach nur geschlossen. Die ist jetzt auch nicht nochmal extra verbarrikadiert. Genau, also das Zimmer ist dunkel und auf dem Bett, auf den Betten siehst du erstmal niemanden, aber das Schnarchen hörst du weiter. Du schnarchst durch eine geschlossene Türe. Und ich höre dich im Schlafzimmer. Ja. Du hattest die Tür ja geöffnet, oder nicht? Oder? Ja. Ich ja, genau. Bin nur beeindruckt. Genau, also auf den Betten siehst du niemanden liegen, aber hörst trotzdem noch weiter dieses leise Schnarchen. Dann gehe ich so mit der Taschenlampe, mit dem Kegel, gehe ich so den Raum ab, gucke. Aus der Türe heraus gucke ich, wo das Schnarchen herkommt. Finde ich Füße, die irgendwo hervorlugen. Naja, also du siehst, wenn du wirklich sehr genau guckst, dann siehst du, dass das Bett, was am Fenster oder da in der Ecke steht, dass das so leicht verschoben ist. Gehe ich da mal hin. Ja, also drauf liegt keiner. Ich gucke drunter. Ja, okay. Ja, da siehst du Paul, wie er sich zusammengekauert so möglichst in die letzte Ecke gezwängt hat, um sich zu verschanzen und zu verstecken und offensichtlich aber in seiner Angst, wo er dann da lange ausgeharrt hat, irgendwann vor Erschöpfung eingeschlafen ist. Und er schläft jetzt. Oh. Ja. Ich nehme den Wasserlappen. Ich ziele so Richtung Kopf. Und dann feuere ich das Ding auf Paul. Aufwachen! Schlafmütze! Ja, ich weiß nicht. Also da würde ich jetzt wieder an dich abgeben, Henrik. Sollen wir das irgendwie in der Probe packen, ob ich davon wach werde? Weil ich meine, ich habe ja, weil das ist ja alles immer noch mit dieser geistigen Umnachtung in Verbindung gebracht. Ne? Ja. Also ich habe mir halt gedacht, aus lauter Panik zurück zur Hütte gerannt, dann voll von Paranoia, vielleicht auch noch diese Katze gesehen, alles verbarrikadiert, sich panisch unterm Bett versteckt und dann einfach irgendwann vor Erschöpfung eingeschlafen. Werde ich jetzt wach? Ist die geistige Umnachtung langsam vorbei oder nicht? Oder? Darf ich auf Fernkampf werfen? Naja, ist es so wirklich Fernkampf? Also ich meine, wenn ich jetzt, es ist ja nicht wirklich weit. Also es gibt ja den Werfen-Skill. Ja, aber du bewegst dich ja nicht. Es ist direkt unterm Bett. Es ist jetzt zusammengemacht. Also das würde ich dir jetzt gönnen, dass du einfach auch da ihn triffst. Ja, das gönne ich dir jetzt auch. Bei Paul Hummel ist es so, Wir hatten, meine ich, ausgewürfelt, dass das Ganze 3 Stunden lang sich verhält. Was genau. Aber natürlich hilft, ist, dass du irgendwie von Schlaf übermannt wurdest, sodass sich erstmal dein Puls und dein Adrenalin so ein bisschen wieder beruhigen konntet. Aber wenn man dich natürlich schlagartig mit einem Wurfgeschoss aus dem Schlaf weckt, ist es vielleicht im ersten Augenblick nicht die beste Idee gewesen. Also therapeutisches Gespräch sieht anders aus, glaube ich. Also überlasse ich das ein bisschen dir. Es wird sich halt, klar, also wir können auch die Länge, es muss jetzt auch nicht die ganzen 3 Stunden sein, aber wo du vorher zur Ruhe gekommen bist, bist du jetzt wieder agitated. Könntest sehr schnell wieder ziemlich weit oben sein. Aber der Schlaf hat geholfen. Okay. Also ich habe, also Paul hat auch, oder ich habe auch mein Gesicht und meinen Kopf so ein bisschen so schützen. Also ich liege eher dann so in so einer kauernden Stellung da, schütze meinen Kopf mit meinen Armen so ein bisschen. Also ich glaube, du würdest mich dann mit dem Lappen nicht direkt im Gesicht treffen. Du könntest mich natürlich da im Kopfbereich treffen, aber das Gesicht hat er so ein bisschen in den Armen vergraben. So. Aber es soll einfach nur nass und kalt sein. Ich will dich ja nur aufwecken. Okay. Nö, da wache ich dann schon langsam von auf und guck dann aber so erstmal erschrocken und Haust dir den Kopf gegen das Bett. Ja, genau. Stoß mir einmal in den Kopf. Ah, oh Gott. Wer ist denn da? Mensch, Paul, wo warst du denn? Bist du plötzlich hin verschwunden? Luisa, bist du das? Wer soll das denn sonst sein? Ja, du siehst wie... Ich sieh so an dieser Gestalt unterm Bett. Ja, du siehst wie Paul so ganz langsam und vorsichtig unter diesem Bett wieder hervorkrabbelt und dich so ein bisschen so ein bisschen durcheinander anguckt. Also es weiß gerade, ist ein bisschen verwirrt offensichtlich und auch ein bisschen ängstlich. Mensch, was ist denn los? Ich halte so die Hand an die Stirn, ob er irgendwie Fieber hat oder so. Ist dir irgendwie nicht gut? Was ist denn mit dir los? Nee, mir ist nicht gut. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich kann mich so nicht so richtig an die letzten Stunden erinnern, glaube ich. Ich weiß noch, dass ich in dieser Höhle war und dann war da dieser Pilzpfarrer und dann wurde plötzlich alles schwarz vor meinen Augen und dann weiß ich noch, war ich irgendwie plötzlich im Wald und bin gerannt und gestolpert und hingefallen und du siehst auch, dass so seine Kleidung so ein bisschen zerfetzt ist. Also er hat sich wohl öfter mal beim Rennen so ein bisschen hingelegt und ist an irgendwelchen Ästen am Dornbusch hängen geblieben. Am Dornbusch und dann so sein Nippel entblößt. Ja, ja. Wie im DSA-Regelbuch. Wenn du das möchtest, Henrik. Diese Art von Rollenspiel also. Ja, genau. Naja, seine Kleidung ist halt einfach so ein bisschen beschädigt und verschmutzt und zerkratzt und so. Und auch im Gesicht hat er so ein bisschen Kratzer. Aber jetzt keine schwereren Verletzungen, hoffe ich mal. Ach nö. Ja. Ja, also er wirkt auf jeden Fall ein bisschen verwirrt. So. Also irgendwas... Irgendwas war nicht so gut in den letzten 3 Stunden. Und das würde ich dir auch noch zumindest mitgeben, auch wenn du nicht Verletzungen davon getragen hast von der Flucht. Aber dein Körper wird aufgrund der Stressreaktion und der Flucht und Panik, wirst du heute nicht sehr lange, also die Müdigkeit wird schnell einsetzen und auch eine körperliche Schlaffheit einfach, dass du irgendwann dein Körper dir dann heute auch sagen wird, boah, ist gut jetzt, wir müssen mal schlafen. Ja, die ist ja schon da und ich meine, das ist ja mitten in der Nacht gerade, oder nicht? Ja. Ja, also ich meine, deswegen habe ich ja auch geschlafen. Eben, also dein Körper ist ermattet. Also komplett erschöpft, genau. Also ich glaube auch eigentlich wollte ich nicht einschlafen, weil ich ja in meiner Paranoia und Panik wach bleiben wollte, um jeden möglichen Feind, der in die Hütte eindringt, mitzubekommen und mich zu wehren. Aber irgendwann war dann die Erschöpfung doch auch zu groß. Ja. Ich dachte schon, du hast uns hier im Stich gelassen. Nein, abgehauen. Es tut mir leid, ich weiß nicht, was passiert ist. Irgendwie war ich nicht mehr ich selbst. Was ist denn da passiert in dieser Höhle? Also von jedem anderen hätte ich jetzt gedacht, er würde lügen und hätte ja einfach geschlafen. Aber ich glaube, bei dir, wir haben schon so viel durchgemacht. Ja, es tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Also man merkt halt auch, dass Paul sehr, sehr durcheinander ist und sich auch vielleicht irgendwie schämt und Angst hat. Und, ja, geht ihm nicht so gut gerade. Kannst du denn aufstehen? Dann würden wir einmal ins Wohnzimmer gehen. Ja, ich kann aufstehen, kein Problem. Ich möchte dich vorwarnen, da ist ein Pfarrer mit einem Pilz in unserem Wohnzimmer. Also, wo du das sagst, zuckt Paul so ein bisschen zurück, weil letzten Endes war ja dieser Anblick, was seine geistige Umnachtung ausgelöst hat. Deswegen. Möchtest du vielleicht hier bleiben? Ich bleibe erstmal stehen. Das war kein Traum, dieser Pfarrer mit dem Pilz. Das war echt. Das war leider echt. Ich weiß nicht, ob ich das gerade kann. Soll ich dir Moncherie schicken und du kommst einfach, wenn du dich ein wenig beruhigt hast? Ja, okay. Moncherie ist wie ein Therapiehund. Okay. Ich muss mich noch, ich leg mich mal kurz hin, ja? Der komischste Therapiehund der Welt. Ich habe auch Moncherie gar nicht mehr gesehen. Also sie ist glaube ich, rausgerannt, als ich die Tür aufgerissen habe. Und dann war ich aber so in Panik. Ich habe die Tür einfach zugeschmissen und versucht, Sachen davor zu schieben. Es ist alles okay mit ihr. Ich hatte gerade leicht einen Stocker. Ach so. Es tut mir leid. Nee, kein Problem. ich habe halt nur gefragt, ob es mit Moncherie alles okay ist, weil die Tür wurde halt einfach aufgerissen in Panik, so um in die Hütte reinzukommen, dann schnell wieder zu und dann verbarrikadiert. Und wahrscheinlich ist Moncherie in der Zeit dann einfach aus Neugierde kurz rausgerannt, also. Da musst du dir gar keine Sorgen machen. Sie hatte einen kleinen Snack und hat sich dann Alles klar. Ich leg mich noch mal kurz hin, ja. Ich weiß gerade nicht, mit diesem Pilzmenschen. Das war mir vorhin zu viel. Kein Problem. Dann gehe ich gehe so raus und mach die Tür so kipp, ja. Und dann würde ich Moncherie so reinschicken. Ja, okay. Hörst du halt, wie Paul sich so aufs Bett legt und sich zudeckt. Und wenn du zwischen... Zwei schnarchende Geräusche. Ja, so schnell schläft er nicht wieder ein, aber... Du wirst aber noch mitbekommen, Moncherie, auch wenn sie zu dir kommt, Paul, Moncherie ist immer mal wieder, guckt so zur Tür und tappelt so auf der Stelle, ist so ein bisschen unruhig trotzdem. Mm. Du weißt natürlich nicht warum, aber ja. Irgendwie ein bisschen unruhig. Hat sie noch das Fell im Mund? Ne, ja, das hat sie inzwischen. Okay. Gucken, wie lange das drin bleibt. Ja, du kehrst wieder zurück. Was haben die an? Wolltet ihr in der Zwischenzeit euch irgendwie um was kümmern? Beziehungsweise, das können wir jetzt auch schön verbinden, die Szene. Ich hätte Frau Bernstein gerne gefragt, ob sie den Kamin anfeuern kann. Ja, selbstverständlich. Also das wollte ich sowieso machen. Kamin anmachen, Licht anmachen und dann mache ich für uns alle meinen schönen, heißen Kakao. Geh zum Herd und sie setzt mal alles auf. Mhm. Oh, und dann könnten wir vielleicht gleich noch so einen Topf mit heißem Wasser, dann können sie vielleicht noch ihre Instrumente gleich ein bisschen desinfizieren. Mal gucken. Das ist eine hervorragende Idee. Ich würde mal meine Sachen aus meinem Gepäck holen. Also brauche ich denn alles? Das Skalpell habe ich, glaube ich, sogar dabei. Skalpell und Lupe, ja. Das guck du mal gerade bei Frau Dr. Bernstein. Also klar, du kannst einfach dir einen Kessel schnappen, Wasser einfüllen, das schon mal bereitstellen. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, dass ein bisschen Holz beiseite gelegt wurde, wo er heute früh dann ja schon da war. Und kannst das Feuer entfachen. Der Raum dauert natürlich ein bisschen, aber langsam flutet Kaminlicht diesen ganzen offenen Raum in so ein schönes, warmes Licht. Die paar Kerzen, die irgendwie noch drumherum stehen, kannst du ebenfalls entfachen. Du setzt schon mal noch eine zweite, kleinere Kanne auf für... Ach nee, du wolltest ja heiße Schokolade machen. Die Vorräte, das Ich will dich jetzt nicht wieder in den Keller schicken. Die Vorräte dafür findest du auch in der Küche. Und kannst das alles soweit vorbereiten, dass das ein bisschen gemütlicher, wohnlicher, entspannter und mehr nach Urlaub aussieht. Genau. Ja, Ava, du suchst dein Werkzeug? Ja, also ich habe so Erste-Hilfe-Kram einfach unter dem mit Skalpell und solche Sachen. Das Skalpell würde ich dann auch tatsächlich gerne in das heiße Wasser legen und alles, was ich so brauche, um jetzt meine Hand und den Pilz da rauszuschneiden. Ja. Und das mal kurz abkochen. Ich würde aber auch das mit meiner Hand anfangen. Okay. Hatten wir geklärt, in welcher Hand ich das habe? Wahrscheinlich in der linken, weil ich in der rechten die Axt hatte, oder? Wenn ich mich so erinnere, weil du ja reingestolpert warst, so, ja. Ja, und wir hatten auch nicht gesagt, dass du irgendwie fallen gelassen hast, also ja. Genau, mit meinem 100er-Fail. Natürlich im Kampf gegen den Bären. Herr Dr. Blackstone, soll ich Ihnen vielleicht assistieren? Ich kenne mich auch etwas in Erste Hilfe aus. Ja, das wäre ganz wunderbar. Und ich wedel so mit der Hand, wo noch die Rippe drin steckt. Ich bin ja gerade doch etwas eingeschränkt. Ja. Dann gucken wir doch mal. Ich suche gerade nochmal, ob ich ein schönes Grillenzirpenbier irgendwie nochmal finde. Ah, ein Feuer. Ah, hier, gucke mal da. Wir haben da inzwischen Feuer. Können wir so ein bisschen Feuer nebenher laufen lassen. Und Rain Outside haben wir auch noch. So, jetzt haben wir die drinnen, die Soundkulisse. Das Gegengeräusch. Ach, ist schön, ne? Ist schön. Ja, macht mir ganz oft zum Einschlafen an. Ja, du kannst dir assistieren. Wo beschreibt das Ganze doch mal so ein bisschen? Ich möchte mal so ein bisschen, was habt ihr jetzt genau vor? Wie wolltet ihr das denn jetzt machen? Weil das läuft ja wahrscheinlich in eine Probe ein über und deswegen hätte ich gerne das mal so ein bisschen erklärt. Ich würde Frau Bernstein bitten, diesen Knochen aus der Wunde zu ziehen. Und ich würde versuchen, da mit der Pinzette und dem Skalpell quasi die Wunde so weit zu reinigen, dass da keine Knochensplitter und kein Dreck mehr drin sind, weil ich weiß jetzt nicht, wie sauber dieser Bärenknochen so ist. Und das gerne dann mal mit hochprozentigem Alkohol durchspülen und dann noch verbinden. Mhm. Also wie groß ist denn der Durchmesser überhaupt? Also habe ich mir irgendwie Sehnen oder Muskulatur oder sowas beschädigt? Oder ist das einfach so glatt durchgeflutscht? Ja, es ist schon ziemlich glatt durchgeflutscht und der Knochen ist schon so da, also wenn ich auf meinen Daumen so gucke, schon so daumendick. Also das ist schon. Okay, aber es ist jetzt kein irgendwie 5 cm Loch in meiner Handfläche oder so. Nee, es ist jetzt nicht grotesk zerflottert. Nein. Was möchte denn Frau Dr. Bernstein so noch? Wie möchtest du denn assistieren? Wie Dr. Blackstone schon gesagt hat, ziehe ich dann den Knochen raus und wird beim Durchspülen, beim Verbinden, vielleicht auch beim Nähen dann. Ich weiß nicht, ob es. Ja, ist doch schon recht dick, dass man das schwierig, ne? Näht. Ich weiß gar nicht, näht man Handinnenflächen und so? Wie näht man das denn? Es ist ja alles schon relativ gespannt. Ich glaube, wenn du einen oberflächlichen Schnitt hast, dann drückst du das quasi so zusammen. Klammern. Und dann wird das schon genäht, beziehungsweise es gibt doch auch diesen Wundkleber. Ah, ja, stimmt. Weißt du? Aber wenn da jetzt so ein glatter Durchstoß ist, dann wird das wahrscheinlich mit einem Druckverband von oben und unten halt umwickelt. Also, wenn da jetzt keine Beschädigungen sind. Also du kannst ja kein Loch, was quasi durchgeht, zusammennähen. Das wird ja schwierig. Ja. Oder vielleicht, ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, jetzt sehe ich gerade voll den Quatsch. Ja, die Ärzte, die diesen Podcast hören, werden jetzt alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Oh Gott. Oh nein, was macht ihr da? Ich hätte gerne eine, weil du Assistenz machst, eine First-Aid-Probe gerne von Dr. Bernstein und von Frau Dr. Ava Blackstone eine Medizinprobe, damit du sie auch ein bisschen dann anleiten kannst, besser deuten kannst, machen kannst. Der dritte. Ich habe fast einen schwierigen Erfolg, fast. Hm. Ich habe eine 2. Wir hätten dir aber auch Lebenspunkte, glaube ich, dafür abgestrichen, richtig? Musst du mir nochmal helfen? Also ich habe aktuell 10 Trefferpunkte. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, mit wie viel ich gestartet bin, aber ich meine 11 oder 12 waren das, ja. Ist hier noch irgendwo? Wir machen es mal so. Wir lassen, also deine Lebenspunktezahl würde ich jetzt in dem Moment so lassen, aber was passiert? Ihr seid über die nächsten 20 bis 30 Minuten damit beschäftigt, das fein säuberlich unter Assistenz zu versorgen, was sich natürlich, ja, gibt, glaube ich, schönere Sachen im Urlaub, die man so machen kann. Die Wunde bekommt ihr soweit unter Kontrolle, auch dass, nachdem ihr dieses Stück Knochen zieht und beiseite legt, das verbinden könnt, eine Blutung stillen könnt, die im ersten Moment einem, der nicht Blut sehen kann, vielleicht erstmal sehr unangenehm vorkommt, weil, ne, so wird die Hand schon mir wird auch wieder übel, weil rot und so, ne? Also da ist eine Assistenz dann Gold wert, damit sie dann einfach einspringen kann, das zudrücken kann und so. Also das war schon eine gute Idee. Und du, nachdem ihr das Ganze bearbeitet habt, verbunden habt, die Hand solltest du in nächster Zeit oder wirst du in nächster Zeit nicht großartig belasten können. Dinge vielleicht unter Schmerzen greifen, ist okay, aber jetzt irgendwelche, also jetzt irgendwie, weiß ich nicht, meine Tasse, so. Das ist kein Ding, aber wenn du dich jetzt irgendwie mit Klimmzügen irgendwo hochziehen lassen willst oder so, das macht die linke Hand unter Schmerzen nicht wirklich mit. Oder wenn du jetzt irgendwie einem mit der linken Hand eine schlagen willst, eher nicht so. Also würde ich das als Beeinträchtigung rechnen, nicht unbedingt so viel als Lebenspunktebuße, sondern eher als Beeinträchtigung alles, was zwei Hände braucht oder mit der linken passieren soll, Okay, und abschließend kann dann nochmal vor Dr. Bernstein ein Schleifchen in den Verband machen, ich weiß nicht, und könnt euer Werk zusammen inzwischen ganz gut leuchtenden Kaminfeuer begutachten. Ja, das sieht doch 1A aus, fantastisch. Hätte gar nicht besser werden können. Vielen, vielen Dank, das wäre alleine, glaube ich, dann doch etwas schwierig geworden. Ich war durchaus nicht ungeschickt in dem, was ich tue, aber... Ja, aber mit einer Hand, das ist natürlich nicht. Aber mit guter Assistenz lebt es sich einfach besser, kann man so sagen. Das stimmt, das stimmt. Ach, ich fühle mich sehr geehrt. Möchten Sie vielleicht noch einen Bonbon? diesmal nehme ich eins an, ja. Oh. Ich sitze übrigens währenddessen, ich das beobachte. Ja, wollte ich gerade sagen, in der Zeit ist doch bestimmt Luisa auch dazu gekommen. Bitte, oder? Bitte. Ja. Genau, sitze ich mit meinem Kakao neben dem Pfarrer. Auf dem Sofa. Super Bild. Sitzt und, da. Trink so mein Kakao. Biete ihm doch auch mal was an. Einfach drüber kießen. Ist so der Pfarrer überhaupt, ist der bei Bewusstsein? Dämmernd. Dämmernd. Okay. Also ihr seht wir schon, dass seine Augen sich so bewegen, aber ich glaube, er ist einfach froh, dass er gerade eben sitzt und dass er sich seinen ganzen Überbau irgendwie bewegen muss. Dass er einfach sitzen kann. Es sind die kleinen Dinge, ne? Ja. Wenn dir so Pilz aus dem Mund wächst. Ich würde auch direkt meine Sachen nochmal in frischem Wasser desinfizieren. Mhm. Und dann würde ich gerne mal versuchen, ihm dieses Ding irgendwie aus dem Hals zu schneiden. Oder irgendwie abzubrechen. Was auch immer. Mhm. Also du, wie sie da so sitzen, du bist jetzt quasi mit deiner Erstversorgung fertig und du gehst, ach da wieder, ich brauche ein bisschen Beschreibung, also weil du kannst ja nicht einfach mit der Klinge auf ihn zureiten, sondern soll er, gehen wir davon aus, ich habe die Sachen desinfiziert. Ja, und, klar. Okay, alles klar. Können wir ihn irgendwie auf den Esstisch legen? Ich würde mich ihm mal nähern und ihn generell erstmal so ein bisschen untersuchen, wie er so aussieht. So Hautfarbe, Temperatur, Puls. Reagieren die Pupillen? Also ob er überhaupt auch hier vollständig da ist. Mhm. So mental. Das ist ja erstmal, das ist ja wirklich erstmal eine Standardhandlung für deine Profession. So, da, klar, also. Ihr legt ihn dann auch in eine Position, in der er einfach seinen Kopf niederlassen kann, indem er trotzdem natürlich ein bisschen überstreckt seinen Hals hat, seinen Kopf hat. Und seine Pupillen reagieren, also er reagiert auch auf Licht. Er schwitzt, also ist angestrengt, schwitzt. Seine Augen, da sind wohl auch die ein oder anderen Äderchen mal geplatzt, aus Stress und aus Druck vielleicht auch auf dem Kopf. Vielleicht oder allgemein der Situation geschuldet. Er hat seine Fingergruppen ziemlich versaut dabei, mit den verzweifelten Versuchen irgendwie raus aus diesem Loch da raus zu sich zu buxieren. Was aber jetzt nicht seine größte Sorge ist. Und Temperatur vielleicht leicht erhöht, wenn du so jetzt den ersten Körncheck machst. War noch was? Reflex. Ist er ansprechbar? Also reagiert er auf mich, wenn ich seinen Namen sag? Außer, kommt aber nichts raus. Also ein gequältes. Das war okay, die falsche Tonlage. Also er reagiert ja irgendwie. Ja. Also er ist so mehr so dämmernd. Also er wirkt auch ein bisschen vielleicht dann auch verzögert, aber es kommt auf jeden Fall was. Ja. Okay. Dann. Ist irgend so ein Betäubungsmittel? Ja, die Frage ist, wie bekommen wir das in den Reihen? Wenn da ja der Hals quasi dicht ist. Aber jetzt liegt er aktuell noch auf dem Sofa, richtig? Ihr wolltet ihn rüberziehen, oder? Also auf ich würde ihn, ja genau, ich würde ihn gerne auf den Tisch legen, sodass quasi der Kopf über die Tischkante hinten runter guckt. Mhm. Sodass der. Okay. Also, musst genau du nur aufpassen mit dem Gewicht halt, den er dann. Ja, also das, weil das kommt ja so gerade wahrscheinlich aus dem Mund raus, genau, dass der Kopf quasi unten gestützt wird. Ja. Aber der Hals halt so überstreckt ist, dass das quasi eine gerade Linie ergibt. Ja. Weißt du? Und würde mich da gern auf einen Stuhl setzen und ihm quasi so den Kopf stützen und mir das Ganze mal angucken. Also auch mit der Lupe und mit einer der Taschenlampen. Okay. Also ob ich irgendwie erkennen kann, wie tief das auch sitzt. Ist denn eigentlich. Kann ich das auch ertasten am Hals vielleicht? Sieht man da irgendwas am Brustkorb? Ich würde Luisa mal bitten, kannst du vielleicht das Hemd aufknöpfen oder aufschneiden? Weißt du, was der anhat? Hallo? Hallo? Ich habe was von einem Dornbusch gesehen. Nein. Also ich gehe mal davon aus, dass er so eine normale Priesterkluft hat, so mit so einem Hemd und so, und dann mache ich das einfach. Mach das einfach auf. Bevor ich ihn vergesse, ist Paul inzwischen irgendwo zu sehen oder hat er sich bisher noch nicht gemeldet? Nee, also Paul hat ja jetzt erstmal so ein bisschen Angst wieder bekommen, als er gehört hat, dass dieser Pfarrer mit dem Pilz da ist, und er traut sich jetzt erstmal nicht so raus. Also ich glaube, wenn man jetzt nochmal hingehen würde und ihn nochmal auffordern würde, mitzukommen, dann wird das wahrscheinlich zähneknirschend machen, aber er wurde ja erstmal da in diesem Schlafzimmer zurückgelassen und er ist halt auch so komplett erschöpft und neben der Spur und verwirrt und alles. Mhm. Deswegen, ohne jetzt weitere Aufforderung von außen, wird er sich jetzt erstmal da aufs Bett legen und wahrscheinlich gegebenenfalls wieder einschlafen nach einer Weile. Ja. Das war eh mein Plan, dass ich nach der Versorgung von Dr. Blackstone mir eine von den Kakaotassen nehme und dann mal nach Herrn Hummel gucke. Bitteschön. Ich würde nur ganz kurz die allererste optische Untersuchung nochmal ganz kurz und dann von unserem Priester, und dann gehen wir darüber. Also was du sehen kannst, ist, dass dieser Pilz, also er hat den Mund ja sperrangelweit offen, so gut wie es eigentlich irgendwie gehen kann, alles was danach käme, wäre wahrscheinlich Kiefer ausgerenkt oder so. Und da ist nicht wirklich viel Platz mehr dazwischen. Du gehst davon aus, dass die Speiseröhre, wenn es aus der Speiseröhre denn kommt und nicht aus der Luftröhre, weil das wäre dann komisch, weil irgendwie kriegt er ja noch Luft, dass diese ganzen, dass das innere Gedärm so irgendwie erweitert sein müsste. Du siehst, wenn du jetzt auf seine Brust schaust und dergleichen, seine Atmung ist gestresst, aber nichts, sonst nicht unnatürlich. Du siehst doch keine irgendwelchen Wölbungen oder dergleichen. Nicht so wirklich. Also jetzt keine unnatürliche Wölbung. Auch die keine irgendwie... Verfärbung oder sowas? Nee. In dem Moment nicht. Und du würdest... Mach mal doch eine Medizinprobe. Mhm. 15. Aha. Läuft heute. Detail fällt dir auf, nachdem du mit dem... stellst vorher sicher, dass sie dir nicht aus Schreck irgendwie kann dir ja sowieso nichts abbeißen. Also du guckst einmal ein bisschen genauer und du hast zumindest das Gefühl, dass du eine Stelle gefunden hast, wo Fleisch und Pilz, Fleisch ineinander verwachsen, übergehen. Wenn du weiter reinguckst in seinen Hals. Tja, und mit dieser Information gehen wir auf die Kakaotasse-Situation, die wesentlich angenehmer ist. Ja, ich schaue mir das auch noch mal so kurz an und sage dann noch zu Dr. Blackstone, ich gehe jetzt mal zu Herrn Hummel. Können Sie mir Bescheid sagen, wenn Sie fertig mit der Pilzextraktion sind? Ich glaube, das ist für den Herrn Hummel besser, wenn er diese Szenerie hier nicht sieht. Aufgrund von Retraumatisierung. Das stimmt, du hast das ja mitbekommen, was er gesehen hat, unmittelbar bevor, ja, die geistige Umnachtung kam. Ich glaube, das wäre für uns alle besser, wenn wir das nicht gesehen hätten, aber ich glaube auch, Paul sollte das nicht nochmal sehen. Alles klar. Dann gehe ich mal mit der dampfenden Kakaotasse in das Schlaf. Ich klopfe erst. Knock, knock. Ja, okay, also jetzt schlafe ich auch nicht mehr so tief. Also ich bin schon wieder so ein bisschen eingenickt und sage dann, ja, herein. Herr Hummel, hier ist Dr. Bernstein. Möchten Sie mich noch töten? Was? Nein, natürlich nicht. Kommen Sie rein. Wunderbar, das ist eine gute Basis. Ich mache die Tür auf. Und hat auch die Tür gleich wieder zu, damit Herr Hummel dann nicht sieht, was sich im vorderen Raum gerade zuspielt und so. Ja, Herr Hummel, das war ja, da haben sie uns ja einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Hier sind sie einfach fortgelaufen. Ja, es tut mir sehr leid. Ich weiß auch nicht, was mit mir passiert ist. Ich habe auch gar nicht so die Erinnerung an die letzten Stunden. Ich kann mich nur noch an diesen Pfarrer mit dem Pilz erinnern und irgendwie dann war ich zwischendurch im Wald und bin gerannt und hatte Angst und bin aus dieser Höhle rausgerannt und war dann hier in dieser Hütte und habe mich verbarrikadiert und hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich werde verfolgt. Ja, und jetzt geht es mir immer noch nicht so gut, aber ich glaube, es wird langsam wieder besser. Aber ich kann mich gar nicht, was meinen Sie denn, hab ich Ihnen was getan, Frau Dr. Bernstein? Ich weiß es nicht, weiß nicht mehr, was passiert ist. Keine Sorge, schauen Sie mich an, ich bin kerngesund, es ist nichts passiert und ich bin mir auch sicher, es wäre auch bestimmt nichts passiert. Hier ist eine Tasse mit schönem Kakao. Und vielen Dank, es tut mir auf jeden Fall sehr leid. Haben Sie eine Erklärung dafür, was da mit mir passiert ist? Nun, das war eine hochgradige Stressreaktion und Ihr Körper hat mit Abwehr und mit Flucht reagiert. Das ist völlig normal, völlig normal. Und auch, dass Sie sich jetzt gar nicht mehr daran erinnern können, Ihr Körper versucht, das Gesehene zu verdrängen. Und dass Sie dann direkt zur Hütte gelaufen sind, auch das ist ein völlig normaler Prozess. Ihr Körper hat genau das Richtige gemacht. Er wollte sich in Schutz bringen, wollte Sie beschützen. Und ich muss, völlig gesund, ja? Wenn Sie das sagen, ich fühle mich so schlecht, weil ich das Gefühl habe, ich hab euch alle im Stich gelassen und bin einfach ja weggerannt von dieser Gefahr, obwohl ihr noch nicht in Sicherheit wart. Das ist mir so unangenehm. Menschen reagieren so unterschiedlich auf Stressreaktionen. Und hier war ja nun wirklich eine Gefahrensituation mit Todesgefahr. Wissen Sie, wie viele Soldaten auf dem Schlachtfeld desertieren, weil sie das nicht mehr ertragen können? Die sind ausgebildet. Und Herr Hummel, Sie sind ja ein... Bitte verzeihen Sie, wenn ich Ihnen zu nahe trete, aber Sie sind doch ein sehr sensibler Mensch, der auf einmal in ein Horrorszenario geworfen wird. Also, machen Sie sich da keine Vorwürfe. Okay, ja, danke schön. Danke schön für Ihre Hilfe. Gut, dass Sie dabei sind bei unserer Reise. Sehr gerne. Und sollten Sie eventuell jetzt noch, wie soll ich sagen, mit diesen, also Ihr Körper versucht gerade das Gesehene zu verdrängen. Wunderbar, sehr gut. Wir können später eventuell in einer Therapie dann nochmal versuchen, das aufzuarbeiten. Da würde ich jetzt aber nicht sofort ansetzen, Ihnen erstmal eine Pause gönnen. Ja, sollten vielleicht, wenn wir wieder zurück in Hamburg sind irgendwann mal. Ja, ich glaube, ein örtlicher Abstand wäre da auch nochmal sehr gut, damit sich auch wirklich sicher fühlen können. Ansonsten könnte ich Ihnen auch anbieten, falls Sie jetzt wirklich Erinnerungen haben oder Albträume, die Sie gar nicht mehr loslassen, könnte ich Ihnen nochmal eine Spezialtherapie anbieten. Jetzt gerade bin ich einfach nur sehr müde, ehrlich gesagt, und sehr, sehr erschöpft einfach, ja. Verstehe, aber Sie können sich immer an mich wenden. Dankeschön. Ich glaube, dieser Kakao ist jetzt gerade genau das Richtige. Vielen Dank. Schön. Sehr gerne. Sagen Sie, ist der Pfarrer mit dem Pilz noch im Wohnzimmer? Ich habe so ein bisschen Angst, dass mich das zurückwerfen könnte in mein Erlebnis von vorhin. Ich möchte nicht wieder so reagieren. Und auch hier wieder eine wunderbare Reaktion von Ihnen. Sie wissen genau, was Ihnen gut tut, was Ihnen nicht gut tut. Ja, der Pfarrer ist noch draußen, aber ich habe extra Bescheid gesagt, dass Sie uns rufen sollen, sobald der Pilz extrahiert wurde, damit hier gar keine schlimmen Erfahrungen wieder hochkommen. Das heißt, der Pilz wird gerade entfernt. So ist es, ja. Und den werden Sie gar nicht mehr sehen. Der kommt weg, der kommt in die Mülltonne fort. Ich bin vergraben, weg. Okay, danke schön. Dann würde ich noch ein bisschen hier sitzen und meinen Kakao trinken, und wenn der Pilz entfernt ist, dann würde ich dann ins Wohnzimmer kommen. Ist es okay? Natürlich, wenn Sie möchten, kann ich auch gerne bei Ihnen bleiben, aber ich kann auch aus dem Raum gehen, wenn Ihnen das lieber ist. Ich glaube, ich ruhe mich einfach noch ein bisschen aus und ja, mache ein bisschen die Augen zu und trinke einfach den Kakao. Das ist, glaube ich, gerade gut für mich. Das ist gut. Sie können sich hier ganz sicher fühlen. Sie sind umgeben von Freunden. Ihnen wird nichts geschehen. Okay, danke schön. Machen wir bitte. Das fand ich jetzt sehr schön, Frau Dr. Ja. Lenstein. Ich hätte gerne einen Psychologiewurf erleichtert um 10. Das war super. Super. Ach, schade, leider nicht geschafft. Oh. Ich gönne zumindest Paul Hummel nach dem Gespräch eine leichte Verbesserung seines Gemüts, wenn er das denn gerne möchte. Ja, auf jeden Fall. Also das, ich möchte das hier jetzt nicht unbelohnt lassen. Nee, das war wirklich sehr, sehr, sehr nett von Frau Dr. Bernstein. Das hat mir schon sehr gut getan und ja, die geistige Umnachtung lässt ja jetzt so langsam nach und ich meine, es ist ja gut, wir sind nun mal nach wie vor in dieser Situation, in der irgendwas nicht stimmt und komische Dinge passiert sind. Das heißt, das jetzt so wegzuschieben ist jetzt nicht ganz so einfach, aber es geht mir auf jeden Fall jetzt schon wieder deutlich besser. Und ich glaube, ja, wenn ich dann erstmal richtig geschlafen habe, einmal ausgeschlafen, dann ist wahrscheinlich alles wieder soweit okay. Hast du dir inzwischen eigentlich Licht angemacht oder bevorzugst du immer noch dann in der Dunkelheit zu sitzen? Nur so aus Neugier. Haben wir denn da Lampen? Ja, es sind so, so Kerzen mehr oder weniger und so kleine Gasdinger an den Wänden, so dass du zumindest in den Räumen schon mal Licht hinkriegen könntest. Würde ich schon mir so 2-3 Kerzen anmachen, dass ich so ein bisschen was sehe. Ja. Okay. Dann werden wir jetzt eigentlich wieder springen bei einem Raum weiter. Wieder in zur OP-Situation. Zur Ava's Anatomy. Ja. Du hast deine erste Anamnese gemacht. Die Anamnese. Und jetzt weißt du bestimmt, was du machen musst. Habe ich denn aufgrund meiner medizinischen Erfahrungen eine Idee, was ich da tun könnte? So, habe ich. Ich weiß nicht, gibt es irgendeinen medizinischen Fall, wo so irgendwas aus dem Hals raus wächst? Oder? Also. Ich habe mal von einem Rohr aufgespießt. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ja gut, der ist aber tot. Also wenn da einer so aufgespießt wurde von einem, dann ist der vermutlich tot. Ja. Von so einem Schwertschlucker, wo da irgendwie mal das Schwert zu stecken geblieben ist. Also das, so ein Fall ist dir noch nicht untergekommen. Nein, so ein Fall ist dir noch nicht untergekommen. Und du weißt halt, Nekrosen müssen rausgeschnitten werden. Nekrosen müssen weg, Nekrosen braucht man nicht. Die machen einen nur giftig und die Frage ist nur, wie tief das Ganze reicht. Also ob ihm da jetzt einfach nur ein Pilz in den Hals gesteckt wurde oder ob der wächst oder was. Aber das siehst du von da ja nicht. Du hast nur an einer Stelle eine Verbindung gesehen. Aber dir fehlen Daten. Okay. Dann würde ich ganz gerne mal versuchen, an der Stelle, wo ich die Verbindung gesehen habe, mit dem Skalpell zu schneiden, allerdings nicht zwischen Gewebe und Pilz, sondern nur in den Pilz. Mhm. Und das musst du versuchen, so mehr oder weniger ringsrum, so gut es halt geht, oder an links und rechts an den Seiten zu lösen und das ganze Stück dann rauszuziehen, ganz vorsichtig. Okay. Weil scheinbar ist ja da irgendein Widerstand dadurch, dass es ja verwachsen ist. Gucken, passt dieser Soundeffekt? Passt der? Nein, das höre ich jetzt schon. Der Soundeffekt passt nicht. Du setzt deinen ersten Schnitt an und in dem Moment ist es für ihn schon anscheinend, als ob du ihm ins blanke Fleisch schneidest und er nur so. Okay, ich ziehe ruckartig die Hand wieder zurück. Ohne natürlich, dass ein Kalper durch den ganzen Hals zu ziehen. ich dachte, der Pilz scheint einfach nur Gewebe zu sein. Ich wollte ihm keine Schmerzen zufügen. Sehe ich, ob das irgendwie blutet oder ob da irgendwie Flüssigkeit rauskommt? Nö, da kommt jetzt nichts raus. Also auch kein Blut. Da kommt kein Blut raus. Du hast da einfach in Fleisch, in Pilzfleischmasse geschnitten und Nö. Okay. Luisa, bist du wieder im Raum? Ich bin die ganze Zeit da. Achso, ja, okay. Hallo! Ich sitze auf dem Pfarrer und hab ihn aufgeknöpft. Achso, stimmt. Sorry. Ich drück mal den Pfarrer wieder so ein bisschen hoch. Mhm. Ich glaube, wir müssen erst mal rausfinden, was mit dem, wie der Pilz da überhaupt hingekommen ist. Hast du ein Notizbuch und Stift oder irgendwie einen Zettel? Aber immer. Damit der Pfarrer vielleicht mal aufschreiben kann, was passiert ist, weil ich glaube, sprachlich wird das heute nichts mehr. Kann ich ihm das irgendwie reichen? Also kann ich ihm das so hinhalten und den Stift in die Hand? Ja. Also ich würde ihn in eine sitzende Position irgendwie bringen, sodass das halt. Also ich hätte ihn sonst einfach so gelassen. Er kann ja auch im Liegen, so wenn ich das oder so. damit er sich nicht so viel bewegen muss. Er kann was schreiben. Also er hat das ja auch mitgehört und kann ja auch soweit. Ja. Ich gucke mal, ob ich Soundeffekte dafür habe, aber immer passt das nicht. Ach mein. Und er scheint kurz zu überlegen und schreibt die Worte nieder. aufgewacht. Kuhle. Oder Mulde. Er schreibt auf kleiner Pilz, großer Pilz. Und zeigt euch das erstmal. Und zieht dann nochmal ein Pfeil von kleiner Pilz und dann zieht er einen kleinen Pfeil, großer Pilz. Haben Sie den kleinen Pilz gegessen? Er verneint das, sagte, und schreibt dann das Wort Bär rein. Der Bär ihnen den Pilz in den Hals gesteckt und ist der Pilz dann gewachsen, oder? Haben sie eine Spore verschluckt? Er schreibt wieder Bär, Sporen, Mund. Okay. Er hat sie also einmal mit den Sporen quasi eingenebelt. Und dann ist der Pilz gewachsen. Der bewegt ganz sachte und vorsichtig seinen Kopf nach vorne, nach hinten. Hören Sie, wie weit dieser Pilz verankert ist? Haben Sie die Spore verschluckt? Ist sie in Ihrem Magen? Er schreibt das Wort auf. Er schreibt die zwei Wörter auf. Magen voll? Fragezeichen. Okay, er weiß es nicht. Kann ich ihm mal den Bauch so ein bisschen abtasten, um zu ertasten, wie voll der. Also, ist, ob da irgendwie verhärtetes Gewebe oder sowas ist? Mhm. Du kannst ihn abtasten. Kannst ihm auch vorher die Hände und so zeigen, was du jetzt vorhast. Und er. Druck ist ihm auch unangenehm, aber er hält es aus und du merkst, dass dass der Bauch auf jeden Fall gefüllt ist, wie nach einer sehr reichhaltigen Mahlzeit, dass der allerdings nicht hart gefüllt ist, sondern weich schwammig, sodass immer, wenn du drückst, das auch dann dementsprechend, also wenn du wirklich auf den Druck auf den Bauch ausübst, dass dann auch sich immer etwas bewegt dort drinne, schwammig vielleicht. Und dass unser Pater auch nicht so besonders toll findet, aber nicht ganz so schlimm ist, als wenn du da an dem Pilz rumdokterst, direkt. Meinst du, dass da die Wurzeln sind in dem Magen? Ich vermute es fast. Also scheint, dass dort raus der Pilz einfach wächst. Aber wenn ich halt den Pilz schneide, dann scheint er unglaubliche Schmerzen zu haben. Ich weiß halt nicht, was passieren würde, wenn wir versuchen, den Pilz rauszuziehen. Ich habe auch kurz überlegt, ob man den Pilz aushöhlen könnte. Also, dass man ihn gar nicht... Also, wenn der Pilz mit der Wand drumherum verwachsen ist, ob man nicht den Pilz aushöhlt, um zu gucken, wie weit er reinreicht, ohne dass wir ihn damit verletzen. Aber wenn er so tief ist, weiß ich halt nicht, wie wir da rankommen sollen. Wie hoch wächst der Pilz nochmal aus dem Hals raus? Ja, schon. Also ich zeig's jetzt auf dem Video. Also es ist schon nochmal so ein Stück fast über seinem Kopf. Ist schon ordentlich. Ich glaube, das wird das, schwierig, das da, auszuhören. Da schüttelt Romy mit dem Kopf. Denkt sich, ne! Nee, also ich bin ja nicht Paul Hummel, aber ich kann seine Reaktion schon verstehen. Also hätte mich, glaube ich, auch nachhaltig verstört, wenn ich das gesehen hätte. Mich auch. Schön ist das nicht. Schön ist das nicht. Nee, da kannst du, also mit diesem Abenteuer, Henrik, kannst du deinen ganzen Hass gegenüber Pilzen auf jeden Fall richtig aufarbeiten. Ja, dafür möchte ich euch auch sehr danken, dass ihr mir das heute möglich gemacht habt. Und die letzten Abende. Ich hasse Pilze. Bah! Also ich sehe, glaube ich, leider keine andere Möglichkeit, als den Pilz zumindest anzuschneiden und dann versuchen, rauszuziehen. Auch wenn das natürlich Schmerzen hinzufügt, Deswegen dachte ich, man könnte ihn irgendwie betäuben, also irgendwie mit einer Spritze oder. Aber eigentlich ist ja so eine Betäubung. K.O. schlagen. Ist das was ich dabei habe? Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, in einem Erste-Hilfe-Set. Hardcore Morphium? Nee. Irgendwas. Mal gucken, vielleicht habe ich doch was. Also, wenn du das nicht explizit aufgeschrieben hast. Mhm. Ja, nee. Also ich versuche ihm das so ein bisschen klar zu machen, dass es halt irgendwie nicht so viele Möglichkeiten gibt. Entweder bleibt der Pilz halt drin, was ja scheinbar auch nicht so angenehm für sie zu sein scheint, oder ich versuche nochmal ein Teil rauszuschneiden und dann zu ziehen. Ich würde dir nochmal was passt. Ihr habt zumindest nicht das Gefühl, dass der Pilz, seitdem ihr den Pathos das erste Mal gesehen habt, zum jetzigen Zeitpunkt, dass der Pilz weiter in einer größeren Geschwindigkeit gewachsen ist. Dass der jetzt irgendwie plötzlich die doppelte Größe oder sowas hätte. Wobei ich auch sagen muss, von der Größe passt auch gar nicht mehr die doppelte Größe Pilz in ihn rein. Das hält er wahrscheinlich, also wäre der in der Geschwindigkeit so vom zeitlichen Abstand, dann wäre der jetzt ein Pilz. Dann wäre da wahrscheinlich gar nicht mehr so viel übrig von dem guten Pater, wenn er einfach so weitergewachsen wäre. Tja, und du? Wir müssen nochmal versuchen, in diesen Pilz reinzuschneiden. Ne? Und er macht wieder. Es ist egal, also wenn auch wenn man so ganz oben an der Spitze, ist egal, auch in der Mitte, es ist immer die gleiche Reaktion. Also ihr habt an der Seite eingeschnitten, so nicht in das Fleisch, sondern an der Seite, ich meine weiter tief rein möglichst und dann, ne? Ja genau, da wo das halt verwachsen war zum ersten Mal, wo ich das gesehen habe. Genau, aber wenn ich jetzt den Pilz nehme und da ganz oben reinschneide, ist das die gleiche Reaktion? Machst du das? Also ich piekse so. Ja, und er macht. Okay. Also ja. Da scheint das Nervensystem irgendwie mit dem. Dem Pilz verwachsen. Mit dem Pilz verbunden zu sein. Boah, ich würde sagen, einschläfern, ne? Abdecker. Das war. Notschlachtung. Ja. Notschlachtung. Macht dann Pilzragout draus, ist ja alles dran für ein gutes Mal. Ich habe auch das Gefühl, bei diesem Pfarrer ist das so ein bisschen Final Destination mäßig. Ich meine, der wäre jetzt doch schon mehrmals fast gestorben. Vielleicht soll es einfach so sein. War das nicht so, dass er schon mehrmals davon berichtet? Also, er hatte ja diesen Unfall und dann hat er doch davor schon davon berichtet, dass er irgendwie fast gestorben wäre oder nicht. Und dann, wo ist er? Fast erstickt wäre. Ja, genau, das auch, aber war nicht davor noch irgendwas? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Das irgendwie. Vielleicht habe ich es auch. Aber es ist auf jeden Fall. Also an diesem Abend, an diesem Tag, hat er schon einige Nahtoderfahrungen gehabt. Also vielleicht ist es einfach sein Schicksal. Gott will es so. Ja. Also Gott würde ihm diese Aufgabe nicht stellen, wenn er nicht glauben würde, dass er damit zurechtkommt. Oh Gott. Okay, es wird böse. Ja. Aber wir haben kein Telefon in dieser Hütte, oder? Ach, verdammt, weil wir haben ja einen Apotheker in diesem Dorf. Und vielleicht hat er noch weiß ich nicht, so ein Pflanzen-Unkraut-Vernichtungsmittel oder so. Ja, der hat auch dieses weltberühmte Patent gehabt mit dieser ganz besonderen Medizin. Ja, ne? Der Schirker Feuerstein. Wisst ihr noch, was der macht? Der brennt den Rachen frei auf jeden Fall. Das ist nicht Alkohol. Das ist doch Medizin. Oh, okay, wie hieß denn nochmal das Medikament? Weiß das noch einer von euch? Nee. Nee, das war schon dieser Schirker Feuerstein, okay. Wo halt Aber doch, okay. Ich habe aufgeschrieben, Schirke, Feuerstein, in Klammer, Trank, Heiltrank oder Alkohol, wer weiß. Ja. Wahrscheinlich alles in allem, wie Klosterfrau Melissen. Ja, aber ihn das jetzt trinken zu lassen, wird wahrscheinlich auch eine Herausforderung. Kann man so seitlich am Pilz vorbeischütten. Ja, vielleicht müssen wir bis zum Morgen einfach warten, bis wir auch mehr sehen. Und also ohne Betäubung hier den Pilz rauszuschneiden. Das wird diesem Mann dann doch nicht zumuten. Ich kann ja nicht mal auf ein Stück Holz beißen. Eieiei. Ja, ich bin auch ein bisschen ratlos. Gibt es irgendwas, auf was wir würfeln können, um mal auf eine Idee zu kommen? Verborgenes Intelligenz. Erkennen. Du hast einen. Es gibt ja auch Ideewürfe, also so ist nicht. Ja, genau. Du kannst ruhig, ihr könnt jederzeit vollkommen auf euren Charakterbogen zurückgreifen. Ich möchte auf eine Idee würfeln, weil ich gerade sehr ideenlos bin. In welche Richtung denn? Welches Problem beschäftigt dich? Ja, dieser Pilz, weißt du? Ach so. Ob mir noch irgendwie eine Idee kommt, ja, wie man den da rausbekommen könnte, ohne dass man ihm wehtut. Okay. Ich meine, mehr als versuchen? Nee, habe ich nicht. Schade. Du hältst es für eine großartige Idee, einfach ihn draußen über diesen Holzklotz zu hängen und einfach mit der Axt dreimal drüber zu gehen und dann ist das Ding auch durch. Hältst du für eine großartige Idee? Ja, dann nehme ich mir mal die Axt, ne? Würde ich sagen. Also draußen war ja so ein Holzblock. Da wurde ja schon mal ein bisschen Holz gespalten und da war ja, ne, da ist ja so ein Holzblock und so eine kleine Hand bei und damit spaltet man halt die Dinger. Und das ist ja so in den Sinn gekommen. Leute, ich habe eine Idee. Wir müssen da jetzt kurz einen Prozess machen. Ich hau das Ding mit der Axt raus. Das tut einmal weh, aber dann ist es vorbei. Ich weiß nicht, ob er diesen Schock überleben würde. Das halte ich für gar keine gute Idee. Hast du denn eine beste Idee? Ich bin froh, dass Paul gerade nicht im Zimmer ist. Vielleicht reden sie ja laut, dann kannst du mithören. Ich hack dem jetzt einfach den Pilz aus. Ich bin ja inzwischen jetzt auch wieder im Zimmer zurück. Ich würde auch gerne noch mal einen Ideenwurf machen. Und ich hatte ja schon mal diese mentale Verbindung oder auch körperliche Verbindung mit dem Pilz in der Höhle. Vielleicht kann ich mich da so reinfühlen in den Pfarrer und weiß, was da in ihm vorgeht. Wann kommst du denn rein? Ja, nach dem Gespräch mit Herrn Hummel. Okay, dann kommst du gerade eben rein, wo Lisa Pitti ihre grandiose Idee rausposaunt und der erste gedankliche Einwurf, der da irgendwie kommt in deinem Kopf, ist Abscheu und Wut, wenn du das hörst. Du siehst da die Person, wie sie da liegt mit dem wunderschönen Pilz und du hörst da, wir hacken das jetzt ab hier mit dem Beil und ich mach das... Ist schon wieder. Madame Petit, so geht das aber nicht. Die können doch nicht einfach den Pilz mit der Axt. Das ist doch. Wir sind doch hier nicht bei den Barbaren. Ja, aber was denken Sie denn? Wie kriegen wir diesen Pilz aus diesem Hals? Darf ich würfeln? Ja, bitte. Ajo. Boah, 98. Das gibt's doch nicht. Du! Muss ich jetzt bald den armen Pfarrer von euch Axtwild hier beschützen? Gib mir die eine Axt. Du hältst es für eine grandiose Idee, diesen wunderschönen Pilz einfach dort zu lassen, wo er ist, damit er einfach koexistieren kann mit diesem Menschen. Aber, also du kannst es, das ist nur das, was dir in deinem Kopf kommt in dem Moment. Mehr sage ich nicht. Ja, vielleicht sind wir gerade nicht in der Lage, den Pilz zu extrahieren. Vielleicht lassen wir es erstmal so, wie es ist. Ich meine, noch ist der Pfarrer ja nicht tot. Noch. Also richtig lebendig sieht er aber irgendwie auch nicht mehr aus. Und er meint so... Da, er gibt Töne von sich. Lebenszeichen. Ich trau mich ja fast nicht, aber habe ich vielleicht noch eine sinnvolle Idee? Moment. Schauen wir mal. Vielleicht habe ich ja irgendwo in irgendeinem schlauen Buch... Vielleicht hat Paul Hummel ja eine Idee. ...vor Jahren mal was gelesen. Naja, ihr könnt gerne zu mir rübergehen und mich fragen, ob ich eine Idee habe, aber so von mir aus kriege ich das ja gerade nicht so mit. Also meine letzte Information war ja, dass der Pilz gerade entfernt wird und nicht, dass das Probleme bereitet. Ich habe die Probe geschafft. Ah. Mhm. Oh, Gott sei Dank. 45. Also, du bist der festen Überzeugung, dass die beiden Ideen, die da vorhin geäußert wurden, ziemlicher Quatsch eigentlich sind. Und ja, so wie du auch gesagt hast, ob der das überlebt? Also ihr habt einfach zu wenig Ideen, als dass ihr eigentlich richtig gute Ideen eigentlich haben könntet. Das ist so das Problem, weil... Hast du es gerade dumm genannt? Nein, eure Ideen, die waren sehr doof. Also, kommt natürlich auf das Ziel drauf an, was ihr habt, aber für den Pfarrer wär's doof. Und das heißt ja auch außerdem, ich muss ja nochmal sagen, das heißt nicht, dass sie falsch sind. Es heißt nur, dass sie halt eigentlich erstmal doof dusselig sind. Aber das heißt ja nicht, dass die Ideen falsch sind. Das kann ja auch euch nur so vorkommen. Oder ihr könnt eine doofe Idee, oder den anderen kommt es so vor. Aber es ist keine durchdachte Idee. So würde ich das vielleicht nennen. Ja, also du würdest jetzt sagen, ohne Betäubung, ohne Informationen, also weiß nicht, wenn man es nicht weiß, dann erhält man den Status, bis man was machen kann, bis man Ausrüstung hat, Fachbereiche, Leute, die irgendwas tun können, weil solange jetzt nicht unmittelbar er droht zu explodieren wegen dem Pilz, ist zwar doof, aber er wird jetzt nicht sofort verdursten oder verhungern. Und ihr wüsstet ja, ja, morgen könnte er auch theoretisch noch ins Dorf. Also, warum jetzt sofort schnell reagieren, wenn es einfach zwar doof ist für den, aber er lebt? Ne, hippokratischer Eid, bla bla. Habe ich mal gehört. Ja. Also, aus medizinischer Sicht, sollten wir hier jetzt erstmal die Finger weiter stillhalten, weil wir wissen einfach zu wenig über die Situation. Es ist jetzt auch schon spät. Die letzten Stunden waren durchaus wild und anstrengend für uns alle. Ich würde vorschlagen, wir gehen mit dem guten Mann morgen ins Dorf. Und vielleicht weiß ja doch zufällig jemand irgendwas. Vielleicht ist das hier irgendwas, was häufiger vorkommt und das hat uns noch niemand gesagt. Wir haben ja auch nicht danach gefragt. Das klingt doch nach einer sehr guten Idee. Ich befürworte das. Und wir haben ja den lebenden Beweis quasi, hoffentlich morgen noch lebenden Beweis mit dabei. Und dann kann man uns schlecht als irre abstempeln. Ich senke etwas enttäuscht meine Axt. Da draußen liegen noch genügend Holzscheite, die man spalten kann. Aber es ist nicht das Gleiche. Nein, du hast recht, aber vielleicht sollten wir ihn hier lassen und jemanden holen, oder? Ich weiß nicht, ob wir ihm das zumuten können, jetzt den ganzen Weg bis ins Dorf zu laufen. Aber er war, glaube ich, der Einzige mit einem Auto. Ja, von dem ihr jetzt wisst, unmittelbar, ja. Und vor allen Dingen so ein großes Auto, ein Bus. Ach, vielleicht würde er reichen, wenn jemand ein Pferd hat oder so. Und ja, dann der Mensch mit der Karre, oder was das war. Mhm. Buttercreme. Mit Buttercreme. Genau. Ja, der war doch, den findet man doch bestimmt morgen irgendwie. Wenn man da wieder Richtung Bahnhof geht, ist der da ja vielleicht. Also ich würde ihn für die Nacht erstmal stabilisieren und dann am nächsten Morgen in Ruhe weiterschauen. Okay. Und ich frage auch den also an ihn, an den Pfarrer gewandt, ob das so für ihn in Ordnung ist, wenn wir das so machen. Und er nickt sachte. Dann würde ich gerne eine Decke irgendwie woher holen, ein paar Kissen. Ja. haben wir wahrscheinlich noch irgendwo übrig. Und ja, das halt irgendwie so bequem wie möglich auf dem Tisch zu machen. Also super bequem wird das jetzt wahrscheinlich nicht, aber... Aber wo bruncht ihr denn am nächsten Morgen, wenn der Tisch jetzt belegt ist? Oh. Ja, also es ist schon eine große Unannehmlichkeit hier mit diesem... Ja. Und das nur, weil ich Menschen retten wollte. So habe ich mir meinen Urlaub nicht vorgestellt. Wie wollt ihr den Abend jetzt noch verbringen? Klar, also euer Patient ist versorgt, stabilisiert, ihr könnt ihn irgendwo hinlegen, platzieren. Der freut sich natürlich um jegliche Aufmerksamkeit, die ihr ihm irgendwie geben könnt, wenn er nach ihm guckt, wenn er ihm irgendwie, weiß ich nicht, aber der ist, soweit ihr das beurteilen könnt, stabil. Was wollt ihr mit dem Abend noch anfangen? Ich stelle ihm noch so einen Nachttopf hin, falls er sich bewegen kann und mal auf Toilette muss, weil ich glaube, zum Häuschen schafft das nicht. Bleibt er mit dem Pilz in der Tür stecken. Oh Gott. Du musst dich auch wieder eine Hose malen. Nein! Oh nein! Es wird immer würdeloser für den armen Pfarrer. Oh Gott, vielleicht legen wir ihm doch eine Windel an. Ich glaube, der Nachttopf ist eine gute Idee. Ich glaube, ich würde einfach nur ins Bett gehen. Ich glaube, das war ein anstrengender Tag. Das ist ja auch schon relativ spät, ne? Sehr anstrengender Tag. Ich glaube, wir sind mitten in der Nacht, oder? Warte, warte. Ja. Oh. Meine Großeltern hatten eine Uhr, die genauso klang. Spät. Jetzt wisst ihr, wie spät es ist. Ich habe vergessen zu zählen. Ich hatte am Anfang den Sound aus, deswegen habe ich nicht direkt mitzählen können. 12 Schläge. Es ist Mitternacht. Mitternacht. Ach, okay. Ich hätte gedacht, wir hätten irgendwie schon 3-4 Uhr morgens oder so. Das geht ja noch. Also ich würde mich auch, wenn ich den Patienten, soweit ich kann, versorgt habe, mich auch mal nach Ruhe begeben. Das mit der Hand merke ich jetzt natürlich auch, wo das Adrenalin so langsam runtergeht. Ja. Ja, ich würde auch ins Bett gehen. Mhm. Ja, also Paul ist auch eingeschlafen wieder mittlerweile. Er hat zwar den Kakao ausgetrunken, aber ja. Eva, du gehst ja wahrscheinlich dann in das Zimmer, wo Paul auch liegt, ne? Genau, oder? Wir hatten das ja, glaube ich, abgesprochen, dass wir uns Zimmer teilen. Genau, und dann siehst du, dass er da im Bett liegt und auch wieder ganz leise so vor sich hin schnarcht. Und er sieht ziemlich erschöpft aus. Ja, ich lasse ihn auch einfach weiter in Ruhe schlafen und lege mich so leise, wie ich kann, hin. Versuche mich hauptsächlich mit meiner rechten Hand auszuziehen. Also gehen sich soweit alle hinlegen. Wollen nicht noch mal irgendwie was? Okay. Der Regen bleibt. Und ihr könnt das jetzt wirklich, das ist wirklich so, wie ihr das jetzt gerade eben hört. Das ist schön, der Regen an die Fensterscheibe prasselt. Den Pater hört ihr nicht mehr. Irgendwie, dass er nach irgendwas verlangt oder irgendwas will, das hört er jetzt nicht mehr. Und selbst wenn ihr irgendwie noch mal 10 Minuten lang liegen bleibt im Bett und noch mal das Revue passieren lasst, was auch schon wieder alles irgendwie schräg ist dafür, dass ihr eigentlich nur einen Urlaub machen wolltet. Aber ihr seid ja alle irgendwie da jetzt rumgekommen. Und seid ihr mehr oder minder jetzt noch einsatzfähig. Die eine oder andere Hand hat vielleicht, naja gut, aber Urlaub, naja, was soll man machen? Oder die eine oder andere Verstörtheit im Geiste. Naja. Ihr nach und nach fallen euch die Augen zu. Und was das genau bedeutet, dass euch nach und nach die Augen zu fallen, darauf kommen wir in der nächsten Folge zu sprechen. Komm, machen wir den nochmal.